Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Ja, willkommen zum Schaumbad. Mein heutiger Gast ist Peter, mit dem ich den Schaumbad-Podcast zusammen mache. Ach, bitte mach das nie wieder. Ich wollte wie Markus Lanz begrüßen. Ich habe letztens nochmal seine Talkshow gesehen und er macht wirklich nach jedem Satz eigentlich. Wo erwische ich dich gerade, Markus? Ich weiß nicht, ob er dann den Podcast macht. Ich habe noch nie in den Podcast von denen reingehört. Ich tatsächlich neulich einmal für eine halbe Minute. Ich wollte nur den Satz einmal live selber hören, wo erwische ich dich heute. Und hat er ihn wirklich gebracht? Ja, es ging dann, wir haben ganz schön viel Gegenwind gekriegt wegen der letzten Folge, wegen diesen Covid-Papers und dann habe ich ausgeschaltet. Okay, ja. Genau. War, ja, Gegenwind, komisch. Zwei alte Männer, denken, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Ja, gut, dass ich dir nicht gehört habe. Ja, ich begrüße euch natürlich auch herzlich zu diesem Podcast ohne Geräusche, dem einzigen Unterhaltungsformat. So macht man Kurzlands auch immer. Wir sind das einzige Unterhaltungsformat der Welt oder zumindest Deutschlands, das nicht von Völkerrechtlern gehostet wird. Ist das so? Ja. Okay. Wir haben keine Ahnung von Völkerrecht. Nee, vor allen Dingen wollen wir da auch gar keine Ahnung haben, weil... Doch, wollen schon. Ich wäre gerne Professor für Staatsrecht, Völkerrecht. Nee. Ja. Doch, so Uni Tübingen oder so. Ja. Große Schule, oder die Tübinger Schule ist, glaube ich, die große Politikwissenschaften-Abteilung haben. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Hätte ich gerne Ahnung von, habe ich aber keine, deshalb äußere ich mich dazu nicht. Der Vorteil ist ja auch, dass man manchmal sind Konflikte ja auch so komplex, dass man sich auch vielleicht am besten gar nicht dazu äußert, weil ja, wenn es immer zwei Seiten gibt, manchmal. Ja, also ja. wenn man Völkerrechtler ist, gut ausgebildeter, dann kann man sich darf man sich dazu äußern. Und in allen Unterhaltungsformaten sitzen diese Menschen. Genau, weil die wahrscheinlich alle in Tübingen studiert haben. Genau. Ja. Nicht nur studiert, auch emeritiert. Alles. Wie heißt das? Habilitiert. Das Wort habe ich gesucht. Ja. Ich habe die ganze Zeit noch nachgequatscht. Diskutiert. Weil, ich wollte auch mal aus einem populären Podcast machen. Mir ist aufgefallen, Olli Schulz wird langsam dement, glaube ich, weil er endet immer die Sätze von Böhmermann während ihrem Podcast. Also er quatscht immer das letzte Drittel des Satzes von Böhmermann mit. Ist das Demenz? Oder ist das Schlagfertigkeit? Ich weiß nicht, wollte Olli Schulz einfach nur beleidigen. Ja. Ja, das ist ja eine Fähigkeit. Weil die bei uns immer Themen klauen. Das ist ja eine Schlagfertigkeit, das ist wie Battle-Rapper. Ja. Weil ich bin da so schlecht drin. Kannst du Battle-Rappen? Ich kann halt nicht rappen, deswegen. Oder kannst du so schlagfertig, ich gebe dir was und du machst daraus was Cooles. Kopfhörerkabel. Nee. Okay, perfekt. Also wie gesagt, du wärst ein beschissener Battle-Rapper, du wärst ein beschissener Dementer. Ja. Du bist allgemein wahrscheinlich grundsätzlich ein beschissener Typ. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ja, aber nicht für mich. Weil wir haben ja einen Buddy-Podcast. Genau. Der zum letzten Mal, ihr hörtet vielleicht, heute ist noch mehr Hall, wir sind zum letzten Mal wahrscheinlich, vielleicht sind wir noch mal hier, aber wahrscheinlich in diesem Studio. Ja. Wir geben dieses Studio auf. Es ist traurig, aber auch schön. Aber wir haben auch ein größeres. Aber wir sitzen hier zwischen Kisten, kann man so sagen. Und für alle echten Kerle da draußen gibt es eine gute Nachricht. Also so richtige, stramme Männer, Burschen. Man darf jetzt hier im Stehen pissen. Okay, cool. Weil, ist jetzt egal. Also man darf jetzt auf der Studiotoilette im Stehen pissen. Okay. Seit heute. Okay. Oder sagen wir seit vorgestern. Okay. Aber ja. Okay. Gut, oder? Ja, super. Also das ist doch eine tolle Nachricht. Ich sitze gerne, aber ich bin fauler Mensch. Ich finde, hinsetzen ist nicht so anstrengend, wie da die ganze Zeit zielen. Von daher. Ach so. Wie gesagt, das ist keine Pflicht. Ja. Aber es gibt ja Menschen, für die es sehr hetero ist auch und sehr männlich und stramm. Die ihre Identität am, wie lasse ich meinen Urin ab, wirklich festmachen. Genau. Ja. Bin ich nicht, muss ich ehrlich sagen, aber dafür bin ich anders männlich. Zum Beispiel beende ich gerne die Sätze von anderen. Und du hast Gesichtsbehaarung. Genau, die habe ich auch. Und nicht stellenweise. Ja. Cool. holen wir die Leute noch ein bisschen ab. Also unser Umzug hatte unsere letzte Folge auch verzögert. Dann hatten wir eine problematische Nummer bei der letzten Folge. Da hatte ich Angst vor deinen Anspielungen. Deswegen haben wir die einfach sein lassen. Jetzt sind wir wieder voll da. Das war ein politisches Statement, diese Folge zu skippen. Genau, wollten wir auch so machen. Aber deine Sprachnachrichten, wer die Folge mal hören will, du wolltest dann doch wieder provozieren. So ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Ja. So ist er, unser Peter. Ja. Ja, das Gute ist ja, wenn man nur... Nee, das müssen wir schneiden. Wieso? Oh, ihr habt hier gerade einen Schnitt gehört. Oh, das war zu provokant. Ach so. Oh. Ja, das muss... Hast du es rausgenommen? Ja, wahrscheinlich. Jetzt in der Post? Ja, nehme ich. Also wir treffen uns jetzt gerade wieder 3 Tage später. Genau. Weil wir an der Stelle die Folge abbrechen mussten. Und dann den Schnitt erstmal setzen. Genau. Podcasten ist nämlich gar nicht so einfach. Jeder Schnitt braucht 3 Tage, deswegen sind wir auch nicht top aktuell. Genau. Aber wir haben auf jeden Fall Folge 88 geskippt, weil wir Nazis scheiße finden. Das stimmt. Und... Ja, das ist der komplette Grund. Es war nicht so, dass wir keine Zeit hatten oder zu faul waren, sondern es war wirklich nur, wir wollten unbedingt, aber wir wollten auch ein Statement gegen Nationalsozialisten setzen. Und deshalb haben wir euch heute extra eine Lieblingsrubrik wieder mitgebracht. Die großen 3 machen wir später noch. Die großen 3 kommt heute. Oh ja. Ach stimmt, Agenda. Nö, man muss ja wieder reinfinden nach so einer langen Pause. Ich habe aber schöne Sachen. Willst du erstmal, ich war unterwegs. Du warst unterwegs? Ich war in Bayern, war ich. Bayern? Ja, genauer gesagt Franken, aber das gehört ja zu Bayern. Im schönen Bayern. Da würden mir die Franken widersprechen, aber ich war da 2 Tage und ich habe bewusst sehr viel gegendert. Oh, das, ich weiß nicht, ist das legal? Also, es ist ja kulturell, ich meine, das ist wie wenn du in Dubai mit einem Mann knutscht oder so. Ja, das ist ja nur die Behörden dürfen das immer im Schriftverkehr machen. So ist, glaube ich, das Gesetz. Also, die Partei, die immer sagt, die wollen uns alles verbieten. Die Grünen verbietet halt einfach Gendern. Mhm. Und deswegen dachte ich, ach, jetzt gender ich aber mal wild. Wo warst du denn in Franken? In welcher Stadt? An der Mainschleife war ich. In Volkach? Volkach. Ah, okay, Volkach. Jetzt nicht die Standardstädte wie Bamberg, Bayreuth, Nürnberg. Das ist aber bei Bamberg gewesen. Bei Bamberg. Bamberg. War bei Bamberg. Ja. Schön Boxbeutel gesoffen. Ja, ich habe mich da mit einer weiteren Person bei anderen Personen einfach im Ferienhaus eingezeckt. Wir kannten die auch gar nicht. Also du hast da also Urlaub gemacht? Ja. Also du warst da privat? Kann man von 2 Tagen von Urlaub reden? Ja, oder also es war keine Dienstreise. Ich war privat da. Ja. Ja. Und dann bin ich zum Beispiel in den Supermarkt gegangen. Die hatten einen sehr schönen großen Rewe. Und da bin ich erstmal reingegangen. Mensch, hier arbeiten aber viele MitarbeiterInnen. Ja. Und habe die ganze Zeit geguckt, auch ob Cops kommen, aber es ist nichts passiert. Hat ja, böse Blicke zumindest. Nee, aber die haben mich, glaube ich, gemieden. Ich hatte eine rosa kurze Hose an. Mm. Und das auch, also häufig lügen wir an diesem Podcast, aber das gar nicht gelogen. Ich kenne die Hose. Ich war den Leuten dann nicht fremd. Auch mir zu oft. Ja. Aber nicht, weil ich es irgendwie unkatholisch finde. Sondern weil ich dir sie zu oft einfach trage. Genau, weil die mufft einfach. Weil sie ist sauer. Ja. Die riecht ein bisschen nach... Vielleicht war das auch einfach mein Geruch. Ja, ein bisschen nach so Popo-Schmotter. Nach so Sacksuppe. Sacksuppe. Schöne Worte. Nach Mannsaft. Mannsaft. Nach Mannsaft. Ich hatte mir auch noch notiert, weil ich letzt über diesen Begriff nochmal gestolpert bin, weil ich auch einen sehr schönen Begriff finde, weil er so schön vulgär ist, aber trotzdem auch irgendwie gar nicht so, ist Sexschwein. Einfach mal Leute als Sexschwein betiteln. Sexschwein? Ja, du bist aber auch so ein Sexschwein. Weißt du, wenn jemand einfach so erzählt, oh, ich habe eigentlich noch, also bei uns in der Beziehung läuft eigentlich noch ganz gut und dann so, ah, bist du auch so ein Sexschwein? Ah, da wird viel gefickt bei euch. Ja. Sexschwein, ja, das klingt... Sexschwein, finde ich eigentlich... Ja, Sex ist okay, Schwein ist okay, aber Sexschwein... Sexschwein, ja, das klingt so vulgärer, als es eigentlich ist. So. Ja, das ist so wie, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, Schwanzlutschen ist ziemlich vulgär schon. Finde ich auch. Wenn man sagt, oh, Schwanzlutschen, ich muss Schwänze lutschen und so weiter, sagt mir auch so, ich muss schleimen oder irgendjemand überzeugen, muss ich ordentlich Schwänze lutschen, dass ich da eigentlich schon sehr Bundeskanzler vulgär werde und so weiter. Aber pass auf, es fehlen nur 2 Buchstaben, um es noch 1 Milliarden% asozialer, Entschuldigung, den Begriff nutzen wir nicht, 1 Milliarden% ekelhafter zu machen. Nämlich 2 Buchstaben, den Schwanz ablutschen. Ablutschen. Ja, finde ich auch. Ist noch deutlich widerlicher. Ist widerlicher, also verbildlichst noch viel heftiger. Das dann, ja. Den Schwanz ablutschen. Ja, da. Ja. Nee. Ablutschen. Weil ich sofort komischen Geschmack. Ja, ja, man entfernt dann auch was von dem Schwanz. Ja. Man lutscht ihn nicht nur, sondern man lutscht ihn ab, weil da irgendwas dran ist. Ja, auch so ein bisschen, wird auch so technisch irgendwie, so wie so eine Ablassschraube. So, ich habe den, nee, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe den Schwanz abgelutscht. Schwanz abgelutscht. Wer war denn vor kaputt? Nee, jetzt ist aber auch noch besser. Schwanz ablutschen. Schwanz ablutschen. Genau, nehmt's mit, bitte, in eure Beziehungen. Fragt, solltet ihr einen Schwanz, also einen Penis haben, ob ihn jemand ablutschen könnte? Fragt das doch mal rum. Ja, einfach mal fragen. Einfach mal freundlich fragen. Aber freundlich fragen. In einem freundlichen Ton und bei Zustimmung das initiieren. Finde ich gut, finde ich gut. Wie findest du, da wir gerade bei Sachen sind, die klingen, wie findest du jetzt den Klang von so Sachen wie TJ oder OD oder OJ oder auch JD? Ich weiß, worauf du hinaus willst, so als Abkürzung für Namen. Ja, genau, also mir ist letztens aufgefallen, dass englischsprachige Leute halt einfach einen riesen Vorteil haben, weil du kannst eigentlich immer, ich würde es nicht machen, weil ich bin ja JPP, da ist PP drin, würde ich nicht machen. Ach, PP. PP. Und JP ist auch, P ist ja auch Pisse. Deswegen bei mir Ausnahme, aber trotzdem im Deutschen, wenn jetzt jemand irgendwie Thomas Müller heißt. TM. TM. Obwohl TM, also es geht nicht immer, aber es geht im Deutschen einfach nie und im Amerikanischen kannst du das aber sehr häufig machen. Ja. Das so ist, wie unser Freund John Dorian. John Dorian. John Christopher Dorian. John Christopher Dorian. Ja, finde ich stark, dass du auch den zweiten Namen kennst. Ich kenne heißt der auch. Christopher? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil sein bester Freund heißt Christopher mit Vornamen. Ich hätte jetzt einfach mal so stehen lassen. Christopher Turk. Ja, aber dann wären wahrscheinlich irgendwelche Serienleute auch gekommen und dann hätten wir uns ziemlich blöd. Ja, auf keinen Fall falsche Fakten im Internet veröffentlichen. Auf gar keinen Fall. Weil das macht die Leute sauer. Richtig sauer. Ja. Das ist für die wie ein brennender Koran. Deswegen geht am 9. Juni zur Bundestagswahl. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Kurzer Aufruf. 2028. Nee, wann ist die übernächste Bundestagswahl? Vielleicht ist sie ja im Juni. Vielleicht, ja. Oder vorgezogene Wahlen oder so. Wer weiß. Passiert. Wer weiß, was in Berlin da schiefgelaufen ist. Ja, in der Zukunft. Ja, das werden wir alles sehen. Ich habe so ein bisschen Hüstelchen. Oh nein. Tut mir sehr leid. Deshalb, ich bin mit Schnüpfchen hier angereist. Wir sind ein bisschen, dieser nasse Mai hat uns beide körperlich angeschlagen gemacht. Ihr hört das auch ein bisschen mehr in euren Ohren. Ich bin ja tief drin. Ja, möglicherweise sind es aber auch die vielen Marlboros. Oder, also Pollen können ja keine fliegen. Nee, stimmt. Alle fest am Boden gebunden. Auch Feinstaub. Das ist eigentlich super für die. Ja. Feinstaubbelastung. Entschuldigung, das war eine Bierdose, die ich aufknackte. Ah, das lieben die Menschen. Das lieben die Menschen. Aber wir sind einfach so sehr im EM-Fieber, dass wir Dosenbier trinken. Bist du? Also, es ist eine rhetorische Frage. Ich weiß, dass du wahrscheinlich so sehr bist wie ich. Im EM-Fieber? Ja. Ja, also, ich meine. Gar nicht. Leichtathletik-EM in Rom fängt er jetzt an, nächste Woche. Ja, cool. Und da bin ich ein bisschen im Fieber. Wegen dem Reck. Diskus. Diskus, okay. Diskus. Stimmt, Leichtathletik. Reck. Reck. Gehört das auch dazu? Ich denke schon, oder? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ob, Athletik. Ja. Schwerathletik. Ob da auch so eine Trennung ist wie früher bei den Bundesjugendspielen, dass du im Winter Geräteturnen als Bundesjugendspieler hattest. Und da war aber auch dann, war das auch Leichtathletik? Ich habe keine. Und im Sommer musste man dann ja laufen, hüpfen. Genau, also bei uns, Stoßen. Bei uns hieß es Turnen. Turnen. Bis in die vierte Klasse. Und ab der fünften Klasse Sport. Was war ich auch so? Ja. Turnen hieß es einfach als. Und dann plötzlich Sport, viel cooler. Ja, ab der nächsten Schule, ab der weiterführenden Schule wird aus Turnen Sport. Ja, warum? Ich glaube, vielleicht kommt das aus so einem alten pädagogischen Konzept. Man spielt hier auch dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß noch, wir haben im Turnen zum Beispiel dann so Sachen wie den Plumpsack gespielt. Das ist ja dann eher rumturnen, da bringt man Kinder zu Bewegung. Aber der Leichtathletik ist Turnen ja was Richtiges. Diese, was auf diesen Böden ja. da, so Saltos und so, das heißt doch auch Turnen. Ja, in der Grundschule habe ich auf jeden Fall nie an einem Barren gestanden oder an einem Reck gestanden. Na doch, ich glaube ich schon. In der Grundschule? Ja, so diese Stangen da, heißt doch Barren, oder? Schwebebalken. Nee, diese zwei Stangen, worauf du dich so mit den Armen rumstürzt, das ist der Barren. Boah. Dann Reck ist einfach nur die Stange, wo du dich hochziehst. Wenn man es kann. Wenn man kann, ja. Also ich nicht. Ich war immer sehr gut in dem Unterschwung. Ja? Ja, also einfach einmal drunter durchschwingen. Ich habe mir aber auch, weil ab der Oberstufe waren Freunde von mir im Sport-LK-Kurs, wir hatten einen Sport-LK-Kurs an der Schule. Elite. Ich habe die auch immer aufgezogen, damit dass sie keine College-Jacken hatten. Weil eigentlich war das wie so ein US, weißt du, diese Sportler-Gang. Die Jocks. Ja. Die hatten auch fünfmal die Woche dann Sport in der Oberstufe. Alles fürchterlich dumme Leute, aber ich mochte sie. Aber der Sport-LK-Kurs musste dann immer die Urkunden ausstellen. Also man hat von den Lehrern auf den Zettel die Punkte geschrieben bekommen und die mussten dann zusammenzählen und dir die Urkunde ausstellen. Und dafür gab es Noten dann. Also für eine Siegerurkunde hast du noch nur 2 in Sport bekommen und für eine Ehrenurkunde eine 1. Aha. Da aber Freunde die das ausgezählt und die Urkunden ausgestellt haben, habe ich eigentlich nichts gemacht, sondern bin direkt mit meinem leeren Zettel zu denen gegangen und habe mir meine. Und da war ich aber ein demütiger Mensch, einfach meine Siegerurkunde schreiben lassen. Okay, ja. Das ist aber auch ein komisches Konzept. In unserer Schule waren, glaube ich, recht viele Leute auch einfach richtig dumm. Ja. Das klingt wirklich seltsam. Ja. Ja, ich war immer sehr gut im Kugelstoßen tatsächlich. Da war ich sogar schon mal bei den Kreismeisterschaften mit. Das ist keine weiß Lüge. Ich, habe ich gelesen. Und ja. Du warst ja auf der Poke High. Und hast, ja. Du hast ja 4 Touchdowns in einem Wurf gemacht. Nee. Alter, verwechselt. Das war hier der Ted Bundy. Nee, Ted Bundy, ich glaube Doug Heffernan. Doug Heffernan. Von King of Queens, ja. Der Doug Heffernan. Ja, der seine Frau so hasst. Ja, seine Frau ja. Peter Griffin. Glaubst du eigentlich, wo wir jetzt gerade drüber reden, schrecklich nette Familie, also jetzt danke wegen Ted Bundy, Al Bundy. So, Al Bundy hat also diese Serie, eine schrecklich nette Familie, geht ja nur darum, dass er seine Frau hasst und keinen Sex mit ihr haben will, hat die deutsche Comedy so geprägt, dass heute noch die deutsche Comedy solche Witze macht? Wahrscheinlich, ja. Also ohne, ich würde mal gerne ein Paralleluniversum reisen, wo einfach die Serie eine schrecklich nette Familie mit ihrem End-80er, Anfang-90er Humor, wo Frauen hassen, noch Mainstream war, wenn die nicht gegeben hätte, wie die deutsche Comedy heute aussehe. Und ich befürchte Schlimmes. Wahrscheinlich würden wir dann nicht die Ehefrau immer als Comedy-Objekt haben, sondern wir wären in dunkleren Zeiten wieder. Ja. Weiß ich aber nicht. Was gab es denn und hat sich nie durchgesetzt? Das wissen wir halt jetzt nicht mehr. Tamagotchis. Naja, war schon sehr erfolgreich. Ja, aber hat sich nicht durchgesetzt, oder hast du das noch einen Tamagotchi? Naja, Videospiele sind gerade leicht zugängliche Videospiele, Mobile Games und so weiter, ist ja ein Vorgänger vom Mobile Game, hat sich schon durchgesetzt. Also okay. Ist es ein Riesenmarkt. Also letztendlich haben wir den Enkel des Tamagotchis heute noch in der Hosentasche als Smartphone. Ja, Tamagotchi ist ja auch nicht die Urgroßmutter von allem. Doch. Jetzt, wo du zugesagt hast, also kam ja Namen Gameboy, aber den Gameboy ignorieren wir jetzt einfach. Ja, den gab es vorher. Ja. Und davor gab es Schach zum Beispiel. Schach ist die Mutter von Smartphone. Ja, ich kann man denke, so sagen. Die ja. Urgroßmutter. Nee, die Mutter. Die Mutter. Das ist eine direkte technische Blutlinie. Ja, also Technik lebt ja wesentlich länger. Eigentlich nicht. Heutzutage nicht mehr. Was heißt König auf Russisch? Nee. Ach, keine Ahnung. Schach. Schach heißt König. Ja, nee, Schach kommt aber aus dem, habe ich letztens so Persisch. Irgendwo, aus dem Persischen von Schah. Schah, ja. Ist der wirklich König. So. Schah, der König, daher ja. kommt Schach. Ja. Das Spiel der Könige. Wir trinken mal wieder gleichzeitig einen Schluck und ihr kriegt wieder. Input. Ja, wir sind beschissen abgestimmt. Wir müssen immer abwechselnd trinken, dass nicht beide auf einmal leise sind. Aber jetzt mache ich meine Dose ein bisschen später auf als du. Ah ja. Gut, wir haben festgelegt, wir sind beide gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Nee, ich nicht. Okay, wir tun... Ich habe nur... Tut uns leid, dass wir länger nicht mehr da waren. Wollte nur husten. Und ich möchte jetzt wissen, da wir uns auch privat seltener sehen. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Wie ist es dir ergangen, Peter? Du erzähl mir und unseren HörerInnen doch mal einfach, wie dir ergangen ist. Du warst in Franken, ja. Ich war in Italien. Italien. Siehst du mal, du, immer toppt er mich. Ja, ja, ja. Also das Italien ist ja sowas wie das deutsche Franken. Kann man so sagen, ja. Nur das Bier schmeckt halt mediterraner. Ja. Der Wein da geht ragt die weit in den Hals hinein. Grenze, du hast wahrscheinlich Peroni getrunken, oder? Nee, Ichnusa. Nie gehört. Ichnusa, schreibt man das mit CH. Trinkt man das durch die Nase, oder wie? Nee, das ist Sardisch. Sardisch? Sardisch. Man kennt es, da ist dieser Kopf drauf mit diesem Stirnband. Ah ja, ja. Das kennt man vom Sehen. Ja. Weiß ich auch nicht. Ich war nicht einkaufen, als Bier gekauft wurde. Und dann war Ichnusa da. Okay. Und dann musste ich das trinken die ganze Woche. Und diese Woche tatsächlich auch noch. Ich war letzte Woche in Italien, weil noch was über war und nimmt man natürlich mit, ja, was über ist und habe die ganze Woche noch weiter Ichnusa getrunken. Und jetzt trinke ich gerade tatsächlich das erste Mal einen Bitburger, kann man so Bitburger, sagen. Bitburger, also deutsches Pilz. Aus den EM-Dosen, deswegen sind wir da auch eben drauf gekommen. Genau. So unendliche Vorfreude. Und es ist wirklich ein Unterschied. Sonst finde ich, Bier schmeckt immer gleich alles. Es gibt marginale Unterschiede. Aber mediterranes Bier zu nordeuropäischem Bier? Ja, wir haben ja schon mal die Regel festgelegt, Urlaubsbier schmeckt im Urlaubsland hervorragend, aber außerhalb des Urlaubslandes nicht mehr so gut. Ja, ja, absolut. Genau, und ich habe jetzt eins Intus und das zweite eben aufgemacht, habt ihr ja gehört, habt ihr leider mitgekriegt. Und ich bin schon komplett stramm. Ah, geil, ja. So, so ein Bitburger aus der EM-Dose, der noch machen kann. Ja, ja. Oh, und dann war ich in Italien, ja, habe ich schon erzählt, weil wir gerade bei Bier sind. Ich war auch in Belgien. Oh, hast du einen Trappisten getrunken? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getrunken, was sehr verheerend war. Dann hast du wahrscheinlich einen Trappisten getrunken. Das sind ja diese Starkbiere. Ich hatte, ich war in einer, ich suche mir immer Stammkneipen, auch wenn ich nur irgendwo 3 Tage bin. Ja. Habe ich immer eine Stammkneipe. Hatte auch in Italien eine Stammkneipe. Also unsere langjährigen HörerInnen wissen, dass du eigentlich, sobald du irgendwo bist, dir eigentlich nur einen Ort suchst, an dem du dich wohlfühlst und Bier kriegst. Ja, ich muss mich nicht mal wohlfühlen. Stimmt, muss man an dem Bier du Bier kriegst. Ja. Ey, und Entschuldigung, da ist es ja so verheerend. Auf der Karte waren 150 verschiedene Biere und die haben dann immer gleich 15 Volt oder so. Ja, ja, das ist gefährlich. Und aber man, weil man es so gewohnt ist, sein Bierschlucktempo, trinkt man das natürlich genauso schnell wie ein Bitburger, wenn man Und da trinkst du halt Stuttgart ist. 3 Bier in einem. Genau. Ja. Und dann trinkst du halt 3 so Bierchen und hast du halt 9 getrunken. Ja. In einer Dreiviertelstunde. Ja. 9 Bier. Dann ist der Abend sehr kurz, ja. Ja, bist du umgefallen? Nee. Nee. Aber ich, also vielleicht, ich weiß nichts mehr. In welchem Ort in Belgien warst du? In Brügge. Brügge, ja. Brügge. Bruges. Ich war da auch schon mal. Sehr schön. Und deswegen habe ich mir jetzt auch diesen Witz verkniffen. Also unsere WhatsApp-Gruppe, wie sich's gehört, hieß Brügge sehen und saufen. Ja, das ist dann okay, wenn man was draus macht. Aber als ich damals in Brügge war, irgendwelchen Leuten dann gesagt, ich gehe nach Brügge und dann immer Brügge sehen und sterben. Und so nach dem 10. Mal dachte ich dann, ja, ich kenne den Film auch. Ja, hoffentlich. Ich fahre halt so nach Brügge. Ja, ja. Hoffentlich habe ich es bald hinter mir. Aber nicht sterbe ich da. Ich würde sagen, das ist eigentlich auch ein netter Stempel für Städte, weil Brügge ja auch nicht so groß ist. Deswegen eine schöne Stadt für 2 Tage oder für 2 Nächte sozusagen. Ja, genau. Ich war da Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, ja. 2 Nächte. Perfekt. Ja. Perfekt gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ja. Sehr, sehr angenehm. Angenehm, ja. Sehr entspannt. Also nicht zu viel, ein bisschen Kanal fahren. Ich habe sehr, saß auf einem Boot und da freue ich mich grundsätzlich. Ich wurde sogar damals, ich war auch mit Freunden da und wir haben uns sogar hin reißen lassen von diesem, weil man ja auch nah an der niederländischen Grenze ist. Wir sind zum Fahrradverleih gegangen und haben uns Fahrräder geliehen und sind dann noch an dem Kanal entlang zum Deich gefahren und so. Ah ja, war das vor der E-Bike-Zeit? Ja, natürlich. Ja. Ja. Weil wir haben auch viele Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen gesehen, alle mit Motor. Ja, also als jemand, der häufig in den Niederlanden, Belgien und an der Nordsee unterwegs war, Gegenwind ist aber auch wirklich ein fieses Gedöns. Ja. Da würde ich jeden Berg hochfahren, wenn du da mal so eine Seeprise gegen deine Jack Wolfskin-Jacke geblasen kriegst. Es gibt keine falschen Winde, sondern nur falsche Kleidung. Ja, das ist in dem Falle halt einfach... Das ist Unsinn. Unsinn, ja. Das ist Unsinn. Es sei denn, du hättest ein schönes, windschnittiges Dreieck vorne auf der Jacke. Also so ein... Ja, ne? Ja. Das ist gar nicht schlecht. Ja. Kennst du diesen Film? Ah, fuck. Verfilmung von einem Videospiel Silent Hill? Nein. Ja, da gibt es so einen Mann, der hat einen Dreieckskopf. Okay. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. Wenn ihr den Film gesehen habt, ihr wisst genau, wovon ich rede. Die anderen 400% haben gar keine Ahnung. Ich bin ja jetzt Retro-Gamer wieder. Ich habe ja jetzt eine PlayStation 4 und spiele gerade GTA 5. Sehr gut. Ja. Ja. Mir ist aber da aufgefallen. 4. PlayStation 4, ja, GTA 5. Ist Retro, würde ich das jetzt nicht nennen. Nee, aber dieses Spiel habe ich mir für 12 € in der Komplettversion, also in der fetten Version gekauft, Ultimate. Und da ist mir aufgefallen, wenn man so einfach 4 Jahre zu spät ist, dann ist Game auch gar nicht so teuer. Mhm. Ist wirklich so. Also wenn du keinen Trend mitmachst, und ich brauche ja ewig für so Spiele, weil ich habe ja nicht viel Zeit dafür. Ja, ja. Da ist mir ja egal, wenn ich mir jetzt den neuen Teil, der ja dann irgendwann demnächst kommen soll, kaufen würde, würde der erstmal bei mir 2 Monate liegen, bis ich ihn installiert hätte. Und dann würde ich immer mal so abends eine Stunde. Genau, und es bedrückt dich, wenn es da liegt. Ja. Du denkst, ah, jetzt habe ich es dir gerade für 80 € gekauft und es soll ja auch so geil sein, aber ich will es dann auch genießen, dann will ich auch 3 Stunden Zeit haben. Und wer hat 3 Stunden Zeit, wenn er Unterhaltungskünstler ist? Nee, du musst antizyklisch kaufen, so habe ich es immer gemacht. Als die PlayStation 4 rauskam, habe ich mir eine PlayStation 3 gekauft. Ja, so ist ja meine PlayStation 4 ja auch gekommen zu mir. Genau, weil die dann auf dem Markt liegen. Ja. Jetzt ist sie im Keller. Brauchst du noch eine PlayStation 3 und 4? Nee, ich habe ja jetzt eine 4, so seit 2 Jahren. Brauchst du eine zweite? Vielleicht hast du noch jemanden, der auch? Nee, okay. Ich habe eine zu verschenken. Leidenschaft für die Mini-Konsolen, das ist doch mal ein schöner... Schöner Aufruf. Ah, die habe ich auch noch. Ja. Ich hab aber die Mini-Konsolen würde ich behalten. Die steigen im Wert. Oh ja, ja, die werden. Die werden. Da hatte ich ja die PlayStation 1, deswegen war ich ja tatsächlich auf Jugendreise und bin dann direkt zur 4er gehüpft. Oh ja. Du siehst also in meiner Welt hat sich einiges getan. Ja, bei mir war es auch, ich hatte einen Gameboy und dann hatte ich irgendwann mal ein Super Nintendo, aber auch, da gab es schon, glaube ich, GameCube. Ja, ja. Aber also der hat sich ja nie durchgesetzt. 20 Jahre später. Glaube ich, oder? Naja, ich glaube, der war... Der war ja der erste Nintendo mit CD-Laufwerk. Ja, der war nicht so lang und nicht so erfolgreich. Den hat die PlayStation überrollt. Ja. Kann man so sagen. Überrollt. Nee, und dann habe ich eine PlayStation 3. Ich bin auch nicht... Ich bin nie so ein Konsolentyp. Ich bin ja eher ein Computer. Du bist so ein... Ich bin ein PC-Typ. Das ist ja auch diese, letztendlich, ich weiß nicht viel vom Gaming, aber PC-Typen halten sich immer für was Besseres. Richtig. Ja, da gibt es ja dieses furchtbare Wort, was in der Internetsprache Master Race. Ah, ist mir auch schon häufig begegnet, genau. PC-Master Race. PC-Master Race, das ist so ein geflügeltes sieht Wort. Man mal, wie internationale Gamer gar kein Gefühl dafür haben, dass man manche Begriffe vielleicht... kritischer sehen sollte. So als hätten sie einen Sylt-Urlaub gebucht und ihr FDP-Papa ist ein guter Rechtsanwalt. Dann kann man so Begriffe verwenden. Ja. Ja, oder verliert man trotzdem halt vielleicht seinen Job. Ja. Oder man übersetzt es halt nicht in seinem Gehirn zu Herrenrasse. Hast du jetzt aber getan. Ja, aber viele Menschen tun das wahrscheinlich nicht. Ach so, ja. Ich hatte einen Nazi in meiner Parallelklasse, in der Oberstufe, also ein kompletter Also so ein echter Nazi. Ein richtiger, so der so sah, wie man sich die früher genau, noch vorgestellt genau, hat. Genau, so wie die. Also so ohne, ohne locker über die Schultern geworfenes. Genau, genau, so ein klassischer. Pullover, Kaschmir-Pullover war damals, also da muss man wirklich sagen, die Anfang 2000er waren dann auch klarer. Nazis haben noch keine Kaschmir-Pullover über die Schultern geworfen. Nee, nee, nee. Der hatte tatsächlich auch einen Pullover an, der so auf Racing und hier mit diesen Startflaggen, mit diesen Karrieren okay. und so. Ja. Und eine Zahl irgendwie noch drauf. Und da stand ganz groß Master Race auf seinem. Fand ich genial. Und welche Zahl hatte er? Vielleicht die von der Folge, die wir letztes Mal nicht rausgebracht haben? Nee, das nicht. Das, okay. das wüsste ich noch. Also, nee, nee, da hatte er dann was Sexuelles. Also 69 glaub, hatte er. Weil er, so, er war Nazi und Sexschwein. Nazi-Sexschwein. Ja, cool. Gut, ich brauche eine Pause, ja, weil ich will jetzt im Stehen pissen. Ich will es einmal ausprobieren. Ja, gönn dir. Und wir kommen zurück, glaube ich, mit den großen drei dann erstmal. Und dann quatschen wir dann auch nochmal. Aber ja, man muss den Leuten ja ein bisschen was geben, gell? Genau, wir waschen uns euch die Hände, weil... Das ist mir egal, was du machst. Wenn mir dann nur recht, dass du mir nicht mehr wie jetzt im ersten Block unserer Folge die ganze Zeit im Gesicht rumfummelst. Ja. Ja. Willst du vorher gehen, weil du setzt dich ja gerne hin? Ja, ich muss aber gerade noch gar nicht. Ah. Ja. Na, dann setze ich mich auch hin. Ja. Cool. Gut. Perfekt. Super. Wir sehen uns gleich mit wahrscheinlich Muskelkater in unseren Waden vom vielen Hinsetzen und Aufstehen. Ja. Wieder nach der Pause zurück. Bis gleich. Eigentlich auch voll unnötig, weil die hören ja gleich direkt weiter. Also nur wir machen Pause. Ja, das aber wie in dem Podcast. Ja. Ja. Naja, aber genießt die Pause. Ihr könnt ja jetzt, drückt doch einfach wir jetzt mal 5 Minuten Pause. Wir könnten auch noch 5 Minuten rumlabern, dass wir bald Pause machen und dann geht die Pause nur so 5 Sekunden. Ja, genau. Das, genau. Jetzt habt ihr nämlich auch mal dieses Pausengefühl. Was anderes machen Peter und ich eigentlich. Wenn wir Pause drücken, dann reden wir eigentlich nur darüber, dass wir gerade in der Pause sind. Ja. Ja. Und pissen im Sitzen. Bis gleich. Bis dann. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf, also das habe ich noch nicht gesehen. Also, aber jetzt ist der Arjen Robben da und jetzt, ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Sollen wir noch weiter über die Pause quatschen? Wir hatten nämlich jetzt gerade Pause. Oh, hatten wir eine Pause. Ja. Junge. Oh Gott, jetzt hat jeder abgeschaltet. Da, Pause, ja. Sitzpissen, Stehpissen, Hände waschen, bla bla. Aber ist jetzt auch mal gut. Ja. Wir haben die großen drei versprochen. Es war aber ein kleiner Abbinder. Von daher habe ich noch eine Info, weil du ja großer Fan und ihm den Tod wieder für dieses Jahr hervorgesagt hast. Ich weiß nicht, ob es nur Urban Legend ist, aber ich habe das in einem öffentlich-rechtlichen Sender, kam das in der Doku einfach, dass Jimmy Carter davon überzeugt ist, ein UFO gesehen zu haben. Vielleicht, also ist er davon überzeugt oder hat er wirklich eins gesehen? Ja, das ist die Frage. Hattest du früher auch so ein Poster mit I Want to Believe oder was über dem Schreibtisch hängt? Nee, aber ich habe gerne Akte X geguckt. Ja. Es war auch so eine. Was sagt er da weiter dazu? Nee, es ging nur um diese, also das war so eine typische ZDF-Info-Dokumentation, wo es um unnatürliche Phänomene ging, bla bla bla. Und da war ein Block UFOs und diese ganzen Sachen um Area 51 und die Leute damals auch alle dachten, irgendwie Erscheinungen am Himmel zu sehen und dass das so ein richtiger Trend war. Und auch Jimmy Carter damals davon überzeugt war, auf der Farm nachts eine Außerirdische oder kann auf jeden sein. Fall ein unbekanntes Flugobjekt hat er auf jeden Fall gesehen, weil er hat was fliegen sehen. Fairerweise, er war bei Roswell schon, bei diesem Roswell, wann war das, 1954 oder so. Da war der ja schon so 84 Jahre alt. Stimmt, ja. Und das in dem Alter ist man jetzt auch nicht so wahrnehmungsmäßig unbedingt am fittesten. Naja, aber jedenfalls muss ich da direkt an dich denken, ja, als ich den sympathischen Erdnussfahnen mal aus, keine Ahnung, welcher aus Staat er Amerika. Herkommt. Amerika. Aus Amerika. Ah, der war wahrscheinlich noch Brite, oder? Weil es, ich glaube, es war noch britisch, als, ja, genau, als Jimmy Carter ja, Jugendlicher stimmt. war. Da war die USA noch nicht unabhängig von, vom Empire. Ja, deswegen hat er ja auch so häufig Bollocks und so gesagt, so. Und ja, Bullshit. Ja, ja, ja, genau. Stimmt. Jimmy Carter mit seinem britischen Akzent. Der war Brite, auf jeden Fall. Jo. Genau. Cool. Wir kommen jetzt zu der beliebten Rubrik. Die wir erfunden haben. Die wir erfunden haben. Und die ich jetzt abfeuer mit hochtechnologisierter UFO-Technik. Die altbeliebten, berühmten Rubrik. Hier sind für euch die großen drei. Definiert von Peter und Jean-Paul. Das ist nochmal unser schönster. Wie viel Mühe wir uns mit diesem Abbänder jedes Mal geben. Junge, richtig. Gut. Ja, ich habe die großen drei vorgeschlagen, weil ich unsere HörerInnen uns keine großen drei vorschlagen, muss ich mal jetzt kritisch anmerken. Na, schickt ja, uns doch mal welche. Die machen das schon. Ja, wird, gut, wir lehnen sie mal. Wird halt ordentlich ausgefiltert. Genau. Die großen drei No-Go-Phrasen bei der Arbeit. Die großen drei No-Go-Phrasen bei der Arbeit. No-Go ist bekanntermaßen auch schon ein No-Go. Ja. Das Wort. Aber wir gehen, es geht um die großen drei No-Go-Phrasen. Okay, ich übersetze euch nochmal, euch Hörenden da draußen, Sätze, die ihr bei der Arbeit nicht hören wollt. Und da ich vorgeschlagen habe, würde ich dir den Vortritt lassen mit deinem Platz 3. Ich nehme den bei mir auf Platz 3, auch wegen Zeitbezug und so weiter, deshalb bin ich darauf gekommen. 1. Mai, da ist doch Tag der Arbeit, da arbeite ich nicht. Ja. Morgen ist ja Feiertag, ist dabei, ja, da arbeite ich nicht. Am 1. Mai ist Tag der Arbeit, da arbeite ich nicht. Das ist mein Platz 3. Ja, schon unangenehm auch. Ja, ja, sehr unangenehm. Ja. Ich habe den mal bei Stefan Raab gehört, bei TV Total, mit 12 oder so und fand es lustig. Ja, da ist er auch stehen geblieben dann einfach. Genau. Ja. Aber vielleicht kommt er jetzt zurück, so wie Stefan Raab, der kommt ja auch zurück. Nee, es war ein April-Scherz. Oder ein Mai-Scherz, 1. Mai. Ah. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, er hat mal diesen Witz gemacht. Er wird heute noch gemacht. Ich finde ihn scheiße. Punkt. Finde ich gut. Ja. Finde auch klare Positionierung diesbezüglich von dir sehr gut. Danke. Ich mag es, wenn du mich lobst. Das mache ich sehr gerne. Danke. Weil ich mag, wie du das Lob auch magst. Du machst es auch gut. Danke. Du auch. Danke. Ja. Danke. Mahlzeit. Das ist mein Platz 3. Mahlzeit. Das, man kann das, ich finde, man konnte das eine Zeit lang noch ironisch machen. Das wurde ja auch mal für irgendeine Werbung verblasen. Das war bei Das kleine Arschloch, war das auch. Auch, stimmt, ja. Das hat es dann nochmal in die Popkultur gebracht. Aber ich finde, mittlerweile kann man das auch nicht mehr mal ironisch sagen, weil es auch einfach so wenig aussagt. Ja, es ist halt ein Wort für. Ja. Es, an sich finde ich es schon ganz rein von dem, was es darstellen soll. Es ist ein passendes Wort für eine passende Zeit. Ja, aber du wünschst ja noch nicht mal was. Du sagst ja einfach nur Mahlzeit. Also Mahlzeit. Du könntest auch einfach sagen, fressen. Oder. Nee, die Betonung. Jetzt stopfen wir alle. Bei der Betonung ist ein Wunsch dahinter. Oder ne? Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. Stimmt. Ja. Mahlzeit. Aber trotzdem. Also Mahlzeit. hat sich überholt. Ich erinnere mich dran, weil Mahlzeit, also vor dem Film Das kleine Arschloch, war mir das nicht geläufig. Es war einfach ein Begriff aus der Bürowelt, oder? Aus so einer Aus einer Festangestelltenwelt. Aus dem Angestelltenmilieu. Aus dem Festangestelltenmilieu. Und ich weiß noch, ich habe mal einen Ferienjob gemacht, so mit 17, in der IT-Abteilung eines großen Maschinenbauunternehmens. Wo man halt so, du bist ja im Schwäbischen aufgewachsen, wo man halt so einen Ferienjob im Schwäbischen halt so macht. Genau. Also entweder beim Daimler oder beim mittelständischen Unternehmen. Schon groß, größer. Also internationaler Konzern. Okay. Aber eher B2B, kein B2C, kennt man jetzt nicht. So stellen Maschinen her. Lassen wir einfach auch mal so stehen, damit ihr euch auch weiterbildet. Googelt halt einfach mal B2B oder B2C. Oui. Ja. Oui. Genau. Die haben große, und die hatten natürlich auch eine IT-Abteilung. Ich habe da Baupläne sortiert tatsächlich. Egal, das ist nicht der Inhalt der Geschichte. Der Inhalt der Geschichte ist, dass mir Menschen Mahlzeit gewünscht haben oder dass Mahlzeit gesagt wurde, so zwischen 12 und 1. Und du hast und gesagt, halt die Fresse. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Also bei, ich weiß noch, beim ersten Mal kam mir Mahlzeit und ich habe gefragt, wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Junge, was haben Sie gerade gesagt? Nee, ich habe gesagt, wie bitte, was? Was? Mahlzeit? Entschuldigung, was meinen Sie? Geil. Und so dann habe ich es immer wieder mal gehört und dann, okay, das sagt man hier wahrscheinlich zur Mittagspause. Warum sagen die alle Maulzeit? Mahlzeit. Mahlzeit, ja, furchtbar. Das ist nur Platz 3, dann bin ich ja schockiert, schon vorab schockiert. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wenn mein Platz 2 oder 3 sind. Ich mache Platz 2 jetzt. Also ich sag sogar vorher, meine 2 und 3 sind wirklich, 2 und 1 sind noch schlimmer, finde ich. Noch schlimmer. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Okay, Mahlzeit ist schon ziemlich beschissen. Bei mir war es einfach, mein Platz 3 war einfach nur ein blöder Witz, der ein bisschen so ein Dad-Joke. Okay. Jetzt kommen wir zu meinem Platz 2, der eher aus der Arbeitgeber-Schweine-Perspektive, oder Arbeitgeber ist ja auch ein falsches Wort, weil man gibt ja keine Arbeit, Arbeitzwinger, Arbeitshändler. Kapitalistenschweine. Kapitalistenschwein. Kapitalisten-Sexschweine. Arbeitgeberschwein auf jeden Fall. Ja. Da ich Arbeitgeber bin. Ja. Im Kultursektor, also wir beide sind im Kultursektor. Genau. Deshalb hasse ich den Satz, wenn den jemand sagt, das steht so nicht in meinem Arbeitsvertrag. Wenn du jemand bittest, was zu tun. Ja, das ist gut. Diese Person keine Lust hat. Nee, das ist nicht meine Aufgabe hier. Das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Ist auch ganz schön, weil das Arbeit lässt sich ja ganz schwer bemessen auch. Und deswegen haben wir uns als Menschen mal irgendwann ausgedacht, oder kapitalistisches System, da wird das in Zeit bemessen erstmal. Also man muss mindestens so lange da sein. Und dann hat man den Tag gearbeitet. Ja. Egal, was man da jetzt getan hat. Stimmt, und das gekoppelt mit, in Arbeitsverträgen sind die Aufgaben festgelegt, ist halt die absolute Traurigkeit eigentlich, wenn man Arbeit reflektiert. Heißt also, meine Aufgaben sind von vornherein festgelegt und ich muss die so lange machen, egal wie gut und wie schnell ich bin. Ich tue das einfach. Und wenn er nicht da drin steht, habe ich sogar ein Recht zu sagen, ich tue jetzt in dieser Zeit einfach gar nichts, weil das ist nicht meine Aufgabe, gib mir meine Aufgabe, die habe ich gerade nicht, weil dann sitze ich jetzt hier noch ein bisschen. Also letztendlich ist das perversiert unser System. Ja. Ja. Ja, naja, du tauschst Lebenszeit gegen Geld ein, das du deinem Vermieter gibst. Ja. Das ist Arbeit. Ja. Oder? Ja. Genau. Aber den so Satz, stand das jetzt auch nicht in unserem Podcast-Vertrag, dass ich mit dir so ein Bullshit diskutieren muss. Das stimmt, ja. Deshalb könntest du jetzt gehen. Du hast jetzt frei. Aber dann können wir ja mal gucken, wer deine Miete bezahlt. Ja, scheiße. Ja, scheiße, siehst du? Jetzt musst du doch mit mir diesen Bullshit diskutieren. Ja. Ja, auch ein und schlimmer ich glaube, in deinem Arbeitsvertrag steht auch, dass du mir nicht auf die Nüsse gehen sollst. Nee, das steht ja ausschließlich, exklusiv nicht drin, sondern genau andersrum, deswegen auch exklusiv. Podcasts funktionieren nur so. Also wir mussten ja unterschreiben. Wir sind ja letztendlich auch hier Dienstleister, die eine Leistung bringen müssen. Genau. Und werden in Zeit bemessen vom großen Podcast-Rat. Unsere Leistung, unser Produkt ist Lachen. Ja. Und Wärme und Reflexion. Und Aufklärung. Ja, außer über B2B und B2C, das lassen wir heute einfach mal so stehen. Genau. Ja. Das wäre ja, nee, das verraten wir nicht. Ich finde auch, also ich wäre glücklich, wenn ich nicht wüsste, was B2B heißt, weil alle Branchen, die von B2B labern, einfach, das ist einfach, da willst du gar nicht sein. Ja. Hier im Private Sector, das heißt auf Deutsch Privatsektor, Zisch. Ich habe sogar ein bisschen gehömmelt. Man könnte auch voll den Unsinn einfach in den Arbeitsvertrag schreiben. Hast du noch Bier? Weil sonst müssen wir kurz über Bier reden. Ja, ich habe den. Ja, wir können noch kurz meinen Platz 2 abschließen. Ich würde, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Das ist das, was ich nicht mag. Man könnte aber totalen Unsinn reinschreiben. Wie in deinem Arbeitsvertrag steht sowas wie, wir sind hier nicht in Entenhausen. Zum Beispiel. Ja. Das wäre doch auch witzig. Ja, wäre gut. Einfach so drinstehen würde. Das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Finde ich gut. Ja. Oder auch einfach in den Arbeitsvertrag reinschreiben, dass der Satz, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag, den zu äußern zu sofortiger fristloser Kündigung führt. Genial. Wer den Satz, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag, dann müssen die Leute wenigstens kreativ werden, wie sie den denn jetzt ausdrücken. So. Mein Aufgabenfeld wurde aber in unserem ersten Gespräch über meine Tasks anders definiert oder so. Weißt du, aber du kannst jetzt sagen, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Ja. Cool. Genial. Ich habe ein Bier mitgebracht, noch was aus eigentlich gegen Amerika. Alles gegen alles spricht, was ich eigentlich nicht mag. Und zwar wird das im Aldi verkauft, aber für einen günstigen Preis für ein Pale Ale. Und dann steht aber ganz fett drauf, und deswegen hasse ich dieses Bier eigentlich optisch, in Berlin für dich gebraut. Brewed in Berlin. Und Hopfiction finde ich eigentlich auch einen dummen Namen. Hopfiction in bisschen so der Schriftzug von Pulp Fiction oder was ja, soll das sein? Ja, ja. Und dann noch in Berlin für dich gebraut, aber das Bier ist super. Aber die Marke ist doch eher eine große gängige. BrewDog ist eine gängige schottische Marke. Das ist jetzt nicht ja. Ja. Nee, das ist eine gängige schottische Brauer, ja. Übrigens, weißt du, dass Eis auf, völlig anderes Thema, wir springen, Eis auf Lettisch oder Litauisch, eines dieser Länder, Estnisch, ist nicht. Weißt du, was das ist nicht? Weißt du, was Eis heißt? Yeah. Oh. J-E-E. Das heißt. Finde ich Eis. Schön. Finde ich ein schönes yeah. Wort. Ja. Yeah. Ich hätte gern ein Yeah. Ist auf jeden Fall schön hopfig. Also ich trinke da ganz gerne. Mal. Ich fahre dafür immer ganz gerne in den Aldi. Ja? Die Paletten sind auch häufig ausverkauft, deswegen. Was kostet das denn, so eine Büchse? 95 Cent, glaube ich. Groß. Also für so ein Pale Ale. Ah, doch. Nee, ist mit Pfand leider. Ja, dann trinkt man einen Schluck. Jawohl. Wir trinken jetzt einen Schluck und dann hört ihr Platz 2 von JPP. Platz 2 hat eigentlich auch JPP. Damit zu tun, Bier bei der Arbeit. Weil diese Sätze fallen gerne mal bei Consultancies, ich glaube bei kleinen Startups und ist herb, gell? Ist lecker. Ja, sehr lecker. Bei kleinen Startups und in der Werbebranche und zwar, und jetzt wechseln wir die Perspektive von Angestellte, sagen, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Der No-Go-Satz auf Platz 2, wir sind hier alle eine Familie. Ja. Wenn dein Chef und alle ZuhörerInnen zugehört, wenn dein Chef diesen Satz mal irgendwann sagt, lauft. Weil das heißt mehr Arbeit und das heißt vor allen Dingen, was in der Werbebranche und auch die Googlisierung bedeutet, da steht ein Grill auf der Dachterrasse und man bleibt noch nach Feierabend, um gemeinsam ein Bier zu trinken und noch weiter über die Arbeit zu reden. Ja, oder irgendwie eine Tischtennisplatte. Oder so. Ja. Also Unternehmen, wo dein Vorgesetzter oder dein Teamleiter, meistens sind dann nämlich die Teamleiter, sagen, wir sind hier alle eine Familie, lauf. Lauf weit weg. Ja, kann nicht gut ausgehen. Nee. Das ist das Gleiche wie, wir bauen hier zusammen was Großes auf. Ja, so. Ja, genau. Ja, furchtbar. Also deine Familie gibt dir nämlich kein Geld für Zeit. Da gibt es nur Kuchen und Kaffee für Zeit. Naja, ich weiß nicht, ich komme ja aus dem evangelischen Kulturraum. Ah ja. Da ist es sehr gängig. Es ist sehr gängig von Oma die dicken Fuffis gedrückt zu kriegen an Weihnachten und bei jedem Besuch. Siehst du mal, und da kommt das nämlich her, dieses perfide evangelische System. Diese protestantische Ethik haben sich Arbeitgeber in der Werbebranche zunutze gemacht und ziehen dich da auch noch bei der Arbeit in familiären Druck mit rein. Ganz genau. Also lauft. Nee. Wurdest du zugeschissen mit Bargeld von älteren Verwandten, auch von irgendwelchen Urgroß-Schwibschwägern von deiner Schwester, was gibt es für Verwandtschaftsverhältnisse, die sehr weit weg sind? Ich hatte eine kinderlose Großtante. Mm. Ja. Eine reiche kinderlose Großtante. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie war kinderlos, was für genug Bargeld auf jeden Fall gesprochen hat in den Zeiten, also in den 80ern, wenn du kinderlos warst und dein Mann noch Beamter war, warst du wohlhabend. Na. Ja. Ja. Naja, bei uns war das sehr gängig, dass man von jedem dauernd Bargeld gekriegt hat. Teile. Vielleicht war das auch nur dieses Dorf, aber es war so ein so evangelische Gegend, ländlicher Raum, sehr protestantisch geprägt. Vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun, vielleicht waren die einfach sehr reich alle. Oder ich war unfassbar süß, kann auch sein. Aber auch wirklich, also man ist zu einer Nachbarin gegangen. Und hat Geld bekommen, oder? Und hat einfach, das war klar, ich habe das auch erwartet irgendwann, weil ich habe einmal von irgendeinem Onkel kein Geld gekriegt und dann haben wir uns verabschiedet. Ich habe halt gewartet, bis ich meine Bezahlung kriege, mein 2-Mark-Stück oder mein 5-Mark-Stück. Und einmal habe ich es nicht gekriegt. Und dann habe ich gefragt, so, gibt es denn auch noch Geld? Hallo? Was ist denn mit meinem Onkel Wilfried? Ich werde gerade so ein bisschen melancholisch auch, weil wir sind ja, das wissen ja unsere Langjährigen auch, wir sind ja die Söhne von Helmut Kohl. Aber du bist halt... Stimmt. Wir sind halt unterschiedlich aufgewachsen, weil ich war bei Maike Richter und du warst bei Hannelore. Und vielleicht hattest du die bessere Gegend auch. Ja, ich hatte die Bargeldgegend. Ja, und mit Maike Richter, wir hatten dann nicht mit den Kanzlerbungalow, sondern wir waren im Trailerpark. Im Trailerpark. Ja. Ich war in einem protestantischen Bungalow. Du, da hatte ich noch eine Frage, bevor wir unseren Platz 1 machen. Wir spannen euch. Sorry fürs Quälen. Aber da müssen wir, bevor ich das nämlich vergesse, das müssen wir unbedingt klären. Ich bin über die Headline gestoßen. Der Enkel von unserem Papa, also letztendlich müsste das eigentlich einer unserer Söhne sein, ist jetzt im CDU-Vorstand gewählt worden. Also Helmut Kohls Nachfahre, Enkel, ist jetzt im Vorstand. Irgendeine Überschrift mal gelesen. Und da wir beide ja die Söhne von Helmut Kohl sind, müsste er von uns beiden eigentlich das Kind sein. Also von einem von uns beiden. Oder Neffe, vielleicht haben wir noch irgendeinen. Meinst du, wir haben noch einen Bruder von dem wir nicht oder eine Schwester? Ja, möglich. Müssen wir mal nachfragen. Wen? Sind alle tot? Hannelore ist tot. Ja, unseren Enkel könnten wir, unseren Neffen könnten wir jetzt mal fragen. Der ist ja jetzt im CDU-Vorstand. Ja, oder seine Mutter. Der hat einen anderen Namen. Ja, aber ich habe auch irgendwas von ihm gehört. Ja. Vielleicht können wir mal vorbeigehen, vielleicht gibt er uns 5 Mark, wenn wir ihn besuchen. Wäre super. Oder wir geben ihm 5 Mark. Oder er fragt, wer hat bei Maike Richter gewohnt und wer hat bei Hannelore gewohnt. Und wer bei... dann kriegst du nämlich wieder Kohle, weil du bei bei Mama Honey gewohnt hast und ich bei Maike krieg einen Arschtritt oder so, weißt du? Wärst du lieber der Sohn von... Also ich weiß, du bist es, aber wärst du lieber der Sohn, wenn du jetzt gar nichts damit zu tun hättest, wärst du lieber der Sohn von Gerhard Schröder oder von Helmut Kohl? Boah, gute Frage, oder? Absolutes Dilemma. Ja. Ich würde... ich glaube, die Schwiegermutter stelle ich mir unterhaltsam vor. Ja. Die Stiefmutter. Ja, stimmt. Obwohl... Also wenn deine Stiefmutter da dann darum... Ich stelle mir das einfach lustig vor, einen Nachmittag mit ihr. Bei den Schröders. Ja. Ja. Wie heißt denn die? Sun Kim... Kim, sie kommt aus Korea, dann heißt sie auf jeden Fall irgendwas mit Kim. Kim Schmidt Schröder. Kim Schröder. Ja, seitdem sie dieses ganz fürchterliche Bild da Pray for Peace da vom Kreml gemacht hat, was wirklich so ein unangenehmes Bild ist, glaube ich auch, also vielleicht wäre der Nachmittag auch gar nicht so lustig mit denen. Allerdings zerrt sie immer Gerhard Schröder vor die Kamera, um irgendwelche lustigen Videos für das Internet aufzunehmen. Vielleicht, also sie ist unfreiwillig komisch. Ich denke auch. Also ich kann mir vorstellen, dass es lustig wäre. Also kannst ja Gerhard Schröders Sohn sein und kein besonders gutes Verhältnis zu ihm haben. Aber trotzdem fährt man ab und zu mal hin. Alle. Ja. Das ist immer an Weihnachten so ein Nachmittag. Ja, zweiter Weihnachtsfeiertag, Papa, komme ich mal vorbei. Und dann stelle ich es mir lustig vor, wenn diese Irre da rumturnt. Ich glaube, ich würde... Und es gibt wahrscheinlich sehr, sehr guten Brandy. Ja. Also sehr hochwertigen Schnaps. Also das ist jetzt nicht sehr pietätvoll, aber ich glaube, ich würde Helmut Kohl wählen, weil der ist schon tot. Ja, das ist ein großer Vorteil. Also bei so einer Dilemma-Frage wärst du lieber Helmut Kohls Sohn oder... Also hättest du jetzt gefragt, wärst du lieber Gerhard Schröders Sohn oder Angela Merkels Sohn? Würde mir leichter fallen, auch wenn... Ja, wärst du lieber Merkels Sohn? Ich habe halt gehört, die soll privat ganz witzig sein und dann mit der würde man wahrscheinlich so ein bisschen klarkommen. Die ist ja sehr rational und gebildet. Ja, da würde man sagen, stimmt. Mama, einen großen Teil von deiner Politik fand ich echt scheiße. Ja. Dann wird sie einen Witz machen und... Du scheiß CDU-Schlampe, fick dich, aber ich mag dich, Mama. So ungefähr. Ja, so stelle ich mir das auf. Dann würde sie sagen, ja, aber Peter, du bist ja auch ein Sexschwein. Und dann würde man sich einen wegkickeln und einen Kuchen essen. High Fives geben. Und Mama, darf ich ihm stehen pissen? Nein. Wahrscheinlich hat die auch so eine Classic-Rock-Sammlung noch. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ich denke eher, die hört sowas wie Ronan Keating und so. Ach so. So ja, beautiful. So Radiomusik. Oder wie hieß nochmal der Jesse Takes Some Pictures? So 90er Popmusik. Ja, ja, genau. Ja, so ja. Radiolieder. Ja. Ja. No, no, no, no, no, no. Oder Gigi D'Agostino. Oder so. Na, dieser arme Mann, dieser arme, arme Mann. Der ist tot, habe ich gehört. Ist er? Anscheinend. Nee, also ich habe gehört, er wäre schwer krank. Aber ist er auch oder so. Ja. Ah. Nee, aber ja, stell mal vor, du hast irgendwann mal einen harmlosen Schlager gespielt und dann kommt Kaschmir. Ja, gut, das ist ein armer Mann. Ich glaube, der hat genug Geld damit verdient. Und ja, das kann ihm vielleicht auch einfach. Vielleicht sollten wir das auch alle anfangen. Vor allem, ich glaube nicht, dass das im Ausland irgendjemand juckt und interessiert, oder? Naja, wir ignorieren diese einfach. Sylt-Sache. Vielleicht sollten wir das einfach mal, also dieses Lied ignorieren, dann wird ja auch nicht mehr drüber gesungen. Ja. Ja. Genau. Wir haben noch Platz 1. Genau. Ich wollte noch kurz sagen, Jimmy Carters Sohn wäre ich ungern, weil dann wäre ich jetzt schon so Mitte 90. Ja. Aber du würdest hättest eine große Erdnussfarm geerbt. Das stimmt. Ja. Wärst du lieber Mitte 90? Warte mal, wärst du lieber jung und fidel und quick, so wie du es bist? Oder Erdnussfarmer. Oder sehr alt, aber sehr reiche Erdnussplantagen in deinem Besitz. Nein, ich wähle einfach das, was ich jetzt habe. Ich bin nicht mehr jung, aber auch nicht alt. Ja, du bist nicht 90. Ich bin nicht reich, aber ich bin auch nicht arm. Also eigentlich ganz gut. Ja. Stimmt. Ja. Naja, reich. Reich an Liebe bist du. Gut, wir machen jetzt Platz 1. Genau. Wir eiern jetzt schon seit 23 Minuten. Dann macht das super. Ja, ich würde mich tierisch aufregen, wenn ich uns auf den Ohren hätte. Ja. Aber jetzt machen wir noch eine Fanfare für Peters Platz 1. Das ist der Schlimmste. Ich switch jetzt wieder zurück in die Arbeitnehmerinnenperspektive. Genau, das, was wir nicht hören wollen, aus Arbeitnehmerinnenperspektive. Ja. Ah, geht man schon. Oh ja, ganz schlimm. Ja. Ah, geht mal schon. Da steckt so viel Vorwurf drin. Vor allen Dingen ist ja auch dieses, das ist nämlich auch so eine, da sind wir wieder, wir sind hier eine Familie, dieser soziale Druck, dass alle gleich, also dass sich keiner traut, als Erster aufzustehen. Ja, ist ja, ja auch so eine miese Mühle. Und was da voller außer Acht gelassen wird, ist Menschen, die um 11 Uhr erst kommen, also gerade in Gleitzeitmodellen, haben den großen Vorteil, sie sind halt noch recht spät da. Aber die Person, die vielleicht früh aufgestanden ist und um 7 da war und um 3 geht, ist trotzdem in diesem Kollektiv dann so, oh, die geht als Erste. Ja. Genau. Die haben die ersten 4 Stunden von ihr nicht mitgekriegt. Und dann dieses, was, glaube ich, manche Leute auch unbewusst machen und manche bewusst, aber dieses, geht mal schon, ist so ein Deutsch, den man beim Rausgehen der Person noch auf dem Heimweg in den Rücken drückt. Fühlt sich eh schon scheiße, weil man ist jetzt hier, ich gehe jetzt und andere sind hier noch. Aber, und dann kriegt man noch schön das Messer hinten rein. Ja, das ist so ein richtiges Messer in den Rücken. Alles Wichser. Geht mal schon. Ja, das sind diese indoktrinierten Loser und Loserinnen, denen eingetrichtert wird, wir sind hier eine Familie und bleiben noch. Ach komm, wir machen jetzt noch hier und dann spielen wir noch eine Runde Tischtennis. Und dann grillen wir noch eine schöne Runde. Kannst du noch kurz den anrufen und das kurz regeln und dann, wir spielen aber parallel eine Runde Tischtennis. Ja. Ja, könnte ich nicht in sowas arbeiten. Nee, das ist auch nicht. So Werbe- und Entertainment-Branche, ja, die machen da glaube ich viel, ja. Deshalb sind wir selbstständige Künstler. Genau. Wir haben einen Praktikanten, den wir ein bisschen auch so quälen, der ist aber schon gegangen. Ja. Der ist um 7 oder so schon gegangen. Und welchen Satz hast du ihm gedrückt, als er aus der Tür rausgegangen ist? Schönes Wochenende. Ah ja, stimmt, ja. Siehst du, so sind wir drauf. Ja. Der arme Kerl hat ja auch schönen Feiertag. Jetzt, und dann habe ich gesagt, haha, fick dich, hast morgen keinen Feiertag. Unser Firmensitz ist in Berlin. Ha, ja. Cool. Auch gut. Ja, jetzt bin ich gespannt auf deinen Satz. Und zwar, weil du hast schon gesagt, wir sind selbstständige Künstler, aber den Satz, den ich wirklich, wir sind jetzt auch wieder in Richtung Dad-Joke unterwegs, aber der Satz, ich bin selbstständig, ich arbeite selbst und ständig. Ja, furchtbar. Ja. Selbstständig. Da könnten wir auch mal ein ST rauskürzen. Ja, aber trotzdem auch, also ich bin selbstständig, Ich arbeite also selbst und ständig. Ja, ja, dann das hast ist du auch ein bisschen wie der, gemacht. Ja, das ist auch so, ja, so ein Dad-Joke dann auch. Ja. Ja, selber schuld, du scheiß Loser. Ja. Aber ich meine, du gambelst ja drauf. Also du machst nicht dieses Arbeitnehmermodell. Ja, ich mache hier und einfach, weißt du, dieses, ich kriege jeden Monat mein Geld, bla bla bla. Man gambelt drauf, man arbeitet hart und kriegt dann eine fette Rendite. Genau. Also letztendlich ist es halt, willst du jetzt Mitleid hören dafür, dass du halt so geldgeil bist und mit deiner Idee halt viel mehr Geld schöffeln willst, um dann irgendwann der Arsch zu sein, der dann ganz viele Angestellte hat und dann auf einmal sagt, wir sind hier alle eine Familie und ah, gehst du schon. Ja, ja. Ja. Noch eine Runde Tischtennis? Noch eine Runde. Wir haben auch einen Kicker und ja, einen, ja, Keller. Und auf der Dachterrasse steht ein Grill. Aber Tischtennis macht ja auch richtig Spaß. Übrigens selbstständig, was wir ja sind, als, ja, hoch erfolgreiche Podcaster. Ja, Unternehmer sind wir. Unternehmer. Wir stellen immer eine Praktikantin, einen Praktikanten im Monat ein. Der letzte hat sich übrigens sehr gefreut, weil unsere Folge 88 ja so kurz war. Der hat eigentlich gar nichts gelernt. Ich habe ihm dann den Praktikumsbericht einfach geschrieben. Du hast ihm ihn geschrieben? Ja, weil er hat ja bei uns, er, ja, hat ja nichts. Bei uns heißt Praktikumsbericht aber auch nicht, oder Zeugnis meinst du, Praktikumszeugnis? Nee, er musste für die Schule so einen Bericht schreiben. Ach so, ja, okay. Das aber war ein Schülerpraktikant. Ein Zeugnis am Ende. Ja. Bei uns heißt es Praktikumsurkunde. Oh. Ja. Ja. Die kann man sich aber auch einfach vom Sport-LK-Kurs, genau, zuschreiben von den 12-Klässlern, ja, sich eine 1 geben lassen. Naja, jedenfalls hatte ich noch eine kleine Werbeidee, was mir aufgefallen ist. Viele Podcasts machen Werbung für Bubble, die Sprach-App. Ja. Und ich würde gerne einen Schritt weiter gehen und das ist jetzt ein Aufruf an den alten Profifußballer Markus Bubble. Markus Bubble. Ich würde gerne bei uns im Podcast auch Bubble-Werbung machen, aber ich würde gerne Markus-Bubble-Werbung machen. Also für Markus-Bubble-Werbung machen. Dann haben wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir machen nicht das Gleiche wie die anderen Podcasts, aber noch wird viel Besseres. Wir machen nämlich Markus-Bubble-Werbung, nicht nur Bubble-Werbung für diese Sprach-App. Ist gar nicht schlecht, ja. Ja. Werbung für einen Menschen, der ich weiß, keine Relevanz mehr hat. Was Markus-Bubble jetzt gerade macht, aber der vielleicht braucht er Werbung. Also das wäre mein Aufruf, lieber Markus-Bubble, melde dich, wir können dann einen sehr günstigen Deal machen, aber ich würde wirklich gerne offizielle Markus-Bubble. Wir haben einen TKP von 4. Ja. Ja. Wie unsere IBAN. Wie unsere IBAN. Markus-Bubble. Ja, Markus-Bubble. Ja, sollte sich einfach. Ich überlege gerade, der war doch mal irgendwas. Also Fußballspieler natürlich. Ja, ich glaube, der taucht schon manchmal bei Spielen auch im Fernsehen. Oder ist der im Doppelpass oder ja, so? Sowas, ja, sowas. Und sagt dann, ja, der FC Bayern, der ja, ist mit auch, dem Trainer. Auch ein so. Fußballverein. Oh, ist ja furchtbar hier mit dem, ja, die Trainersuche. Ah, der kann wirklich gut sein, dass, ich gucke da mit, Trainer, aber das Markus Bubble mit im Doppelpass, in diesem Doppelpass, der immer sonntags läuft. Die Krombacher Runde. Die heißt ja immer anders, je nach Sponsor. Früher hieß die so. Ja. Vielleicht sollten wir erstmal auch ich sag mal, die Medaille umdrehen und wir sponsoren jetzt einfach den Doppelpass in der nächsten Saison, dass nicht mehr der Krombacher Doppelpass ist, sondern der Schaumbad Doppelpass. Das wäre geil. Ja. Was wird es kosten? Also, oder auch als Angebot, ihr dürft unseren Namen verwenden. Wir würden dann manchmal mit dabei sitzen und dann irgendein. Also, ich würde häufig den Begriff einfach sagen, da hat er aber auch abgeledert. Ja, ja. Ja. Richtig hier, genau, in den Winkel mit. Nee, Flanke. Einfach auf alles. Weißt du, wenn ein Spruch kam, kann man sagen, der hat abgeledert. Das ist unser gutes altes. Und du, ach stimmt, wir sitzen uns einfach beide mal rein. Du benutzt unser, was wir ja auch groß gemacht haben, Orgeln als Verb. Was für alles. Orgel. Ich sag die ganze Zeit, da hat er zu viel abgeledert. Und dann sagst du halt die ganze Zeit, da hat er aber schön einen reingeorgelt. Ja. Oh ja, hier in Winkel georgelt. Ja. Ja, doch, würde ich machen. Ja. Der Markus Bubble Doppelpass. Der das Schaumbad Markus Bubble Doppelpass. Ja. Und dann machen wir oder, eine Werbung für oder die, andersrum. Ja. Das Markus Bubble Schaumbad. Das Markus Bubble Schaumbad. Ja. Das Markus Bubble Schaumbad. Ja, würde ich. Dann müsste er uns Geld geben. Aber wir machen ja Werbung für ihn. Ja, das war der Plan. Vielleicht könnten wir mal einfach connecten. Also ich sehe da auch wirklich eine gute Partnerschaft zwischen uns und Markus Bubble wachsen. Ja. Aber das ist so, dass wir gemeinsam eine Blase bilden einfach. Markus Bubble und eine Markus Bubble. Eine Markus Bubble, genau. Eine Markus Bubble. Ja. Gute Idee. Ja. Wir hatten schon mal diese tolle Geschäftsidee, dass man kompletten Unsinn mal besser Sponsor, also besser mit Werbeplacements ja. hinkriegen sollte. Zum Beispiel die Deutsche Snickers Bahn. Ja. Ja. Das wäre gar kein Problem. Ich ja. denke, die Deutsche Bahn würde einige Millionen Euro dafür kriegen, wenn sie sich einfach umbenennt in die Deutsche Snickers Bahn. Ja, und ich meine, das Schaumbad, die das Schaumbad Markus Bubble. Die das Schaumbad Markus Bubble. Die Deutsche Schaumbadbahn. Die Deutsche Schaumbadbahn. Die Deutsche Schaumbahn. Also da muss doch was gehen. Deutsche Schaumbahn, ich würde der Deutschen Bahn 16 Milliarden geben, wenn sie das machen würden. Du gibst auch noch einen Euro dazu. Ich würde zu irgendeinem Schaffner gehen und sagen, wir sind doch hier alle eine Familie. Also wäre mein Angebot an die Deutsche Bahn. Ja. Also jetzt müssen wir erstmal mit Markus, nachdem uns schon Christian Tramitz so über Jahre hängen lassen hat, würde ich einfach sagen, Christian Tramitz, weg vom Fenster, auch wenn er selbst in Police Academy synchronisiert hat. Aber er ist sehr beschäftigt mit dieser Polizeiserie. Stimmt, ja. Aber trotzdem, Christian Tramitz, erstmal weg vom Fenster. Ingo Zamperoni bleibt unser Boy of Life. Das ist einfach. Er ist immer noch schön, er wird immer schöner. Das ist unser Freundschaft, also aus. Nee, ist Liebe eigentlich. Also Ingo. Nee, es ist rein oberflächliche Begehrung. Ja. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt Markus Bubble und unsere Bubble. Markus Bubble. Ja. In der Markus. Willkommen in der Markus Bubble. Ich hoffe, der ist kein Arschloch. Weil ich habe mich sonst nicht über Markus Bubble so durchgedreht wie Jens Lehmann. Also, dass jetzt Ausländer hier in der Bundesliga sind, das finde ich ja furchtbar. Jens Lehmann ist ja auch immer so nah am Wahnsinn. Also der hat ja auch schon viel Müll rausgelassen. Von daher, ich hoffe mal, Markus Bubble ist cooler. Vielleicht ist er sogar gar nicht cool. Oder er ist voll cool, man weiß es nicht. Wir werden ihn kennenlernen. Ja. Hoffentlich, ja. Und was macht eigentlich Lars Ricken? War der nicht irgendwie schwer depressiv und hat deshalb seine Karriere beendet? Okay, weiß ich auch nicht. Oder verwechsel ich den gerade? Für mich nur ein alter... Es gab irgendein Supertalent, der dann sehr psychisch krank wurde und deshalb aufgehört hat, was dann auch in dieser Zeit natürlich ein großes No-Go war. No-Go. Okay, wollte ich gerne mit Lars Ricken jetzt... Vielleicht verwechsel ich den auch komplett. Christian Lell hätte ich auch gern, weil Lell... Ja, Lell wäre auch... Die Lell-Bubble. Ja. Christian Lell, Markus Bubble. In der nächsten Folge übrigens zu Gast werden Markus Bubble und Christian Lell wahrscheinlich nicht sein, aber ja, so, vielleicht auch doch. Ja. Oh, ja. Mal gucken. Ja. Wir werden anfragen. Aber ich muss jetzt mal wieder pissen. Ihr müsst wahrscheinlich auch pissen. Willst du noch einen ganz, ganz schlechten, den ich mir selbst aus... Ich will dir auch noch einen zum rausschmeißen. Ich hatte letzt so einen schlechten Wortwitz in meinem Kopf, dass ich ihn aufgeschrieben habe und ich finde ihn auch wirklich schlecht. Und zwar, jetzt kommt eine Nagelbettentzündung. Okay. Der Fakir nennt es Rost. Holy shit, das ist wirklich... Hast du dich fortgepflanzt in letzter Zeit aus Versehen? Nee, oder so? Aber also ich habe mich auch, als ich, das war so in meinem Kopf und dann habe ich gedacht, das ist so schlimm, ich schreibe das jetzt mal einfach auf, weil das könnte im Podcast wehtun und tut es auch, gell? Ich habe auch einen beschissenen, ich wollte ihn eigentlich besser verpacken noch, habe aber keine Gelegenheit gefunden. Wie findest du, so als Gamer-Name vielleicht, dachte ich mir, das Netanyahu. Oh Gott. Ja, auch problematisch. Netanyahu? Das ist ein Wortwitz, aber ja. Ja, ist aber auch ein cooler Name. Ja, vielleicht so in 20 Jahren dann nochmal oder so. Also Netanyahu, vielleicht, also wäre das jetzt irgendwie ein Homie in meinem Freundeskreis oder so. Dann hätte er sich durchgesetzt. Oder sagen wir, muss ja nicht hier Benjamin Netanyahu aus Israel sein, sondern irgendein... Ein Freund, der halt diesen Nachnamen trägt. Stefan Netanyahu. Stefan Netanyahu. Netanyahu. Wenn der bei dir dein Name ist, dann nennt man den Netanyahu. Und gibt sich einfach, der Netanyahu kommt wieder. Ein richtiger, so ein Schwabe. Ja. Der Netanyahu mit so einer Bananenhängematte. Okay. Oh Gott. Gut, behalten wir beides mal im Kopf und vergessen dann schnell. Was ist bitte abstimmen. Es gibt einen Straw Poll, heißt das, glaube ich. Ja. Könnt ihr abstimmen, welcher war beschissener? Dein Nagelbettentzündungswahnsinn oder Netanyahu? Ich glaube, da brauchen wir keine Abstimmung. Wir haben beide den Vogel nicht abgeschossen, sondern einfach nur gesehen oder so. Irgendwas. Ja. Ganz lahmes so. Ja. Einfach was Trauriges. Also wir haben mal über Vögel nachgedacht. Also Vogel. Ja, wir haben was gesehen. So. Ja, ja, ja. Also, das war eine Taube. Ja. Ja. Naja, letztendlich. Eine Amsel. Dieter, nur wenn du uns hörst, wir verkaufen dir beide Witze für ein schmales Geld. Ja, aber Netanyahu und Dieter Nuhr würde ich nicht in ein. Das geht so oder so schlecht eine aus. Feedline oder Punchline bringen. Geht alles schlecht aus. Ja, ja. Von daher bleiben wir bei diesen Stereotypenwitzen und legen uns wieder in unser Nagelbett. Genau. Prost. Also ich habe keinen Rost. Genau. Danke, dass es euch gibt. Gute Nacht, Amerika. Ja, freut euch auf die Leichtathletik-WM. EM. EM in EM. Rom. Europameisterschaft. Europameisterschaft in Rom. Leichtathletik. When in Rome. Ja. Ab an den Barren. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Ja. Wir haben gar nicht über den Grand Prix geredet. Grand Prix? So hat man das auch früher genannt. Ah, Autorennen. Ja, genau. Ja, naja, machen wir nächstes Mal, oder? Genau, ja. Nächstes Jahr. Nemo Verstappen. Nächstes Jahr in Kanada sprechen wir darüber. Nemo Verstappen, oder wie der hieß. Ja, Heinz-Harald Frenzen. Heinz-Harald Frenzen. Heinz-Harald Frenzen. Super Typ. Der könnte eigentlich auch mal unser Sponsor werden. Oh ja. Oder wir seiner. Ja, wäre schön. Heinz-Harald Frenzen. Heinz-Harald mit Bindestrich. Alles ist geil an diesem Namen. Heinz-Harald. So, ich gehe jetzt mich hinsetzen. Stand jetzt die ganze Zeit. Jetzt setze ich mich. Wieso stehst du eigentlich die ganze Zeit im Podcast? Ich habe meine Wirbelsäule verletzt bei einem ich saß in so einer Schaukel. Ach so, so ein Hängei, gell? Ja, ja. Habe ich in den sozialen Medien gesehen. Ja, ja. Cool. Gut, bis gleich. Gut, ich gehe mal in meinen Lambo. Bis bald.